Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Am Morgen des 3. Juni wurde ein Teil des Wagenplatzes am Rheinhafen in Basel geräumt. Das anarchistische Radio Berlin hatte die Gelegenheit, am Abend mit jemandem zu sprechen, der vor Ort anwesend war. So, hallo, du bist gerade aus Basel zugeschaltet. Erzähl doch mal ein bisschen, wo du gerade bist und was da passiert ist. Ja, wir sind hier gerade in Basel auf dem Wagenplatz am Rheinhafen. Das Gelände wurde heute Morgen, Baufirmen und haben das Gelände abgesteckt, haben dem Wagenplatz quasi 2500 Quadratmeter oder 3000 entzogen jetzt. Es gab da irgendwie davor Gespräche mit der Stadt, dass der Wagenplatz auf 6000 Quadratmeter bestehen bleiben kann, und jetzt wurde quasi der halbe Wagenplatz abgerissen. Die Wägler haben letzte Woche angefangen, ihre Wägen, die Wohnwägen, auf eben den gesicherten Bereich zu parken und quasi die restlichen 2500 Quadratmeter nur noch als öffentlichen Bereich zu verwenden, weil der Wagenplatz fährt hier auch ein recht offenes Konzept. Also es gab so eine kleine Bar und verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten und so. Und die wurden jetzt just heute abgerissen. Als wir ankamen, waren so vielleicht zwischen 50 und 100 Menschen da. Die Polizei hatte den Rheinhafen großzügig abgeriegelt, war auch für Basel anscheinend ein recht großer Polizeieinsatz mit, ich schätze mal, so 400 Beamten. Und ja, dann gab es halt Sitzblockaden auf dem Gelände, was geräumt werden sollte. Da ist die Polizei mit üblicher Brutalität vorgegangen, Schmerzgriff an Ohren ziehen, Arm umdrehen. Und als dann Leute halt auf das Gelände sind, um eben Stimmung gegen die Bullen zu machen, beziehungsweise halt auch zu gucken, zu schauen, wer wird da weggezogen gerade, hat die Polizei massiv Pfeffer und Schlagstöcke eingesetzt. Sind auch meines Wissens zwei Leute ins Hospital gekommen. Eine Person ist mit Platzwunde heimgelaufen. Und es gab halt auch, ja, sicher 10, 15 Personen, die extrem Pfeffer in die Augen bekommen hatten. Und nachdem sie dann quasi den Platz geräumt haben, haben sich noch länger Leute an den Bullenabsperrungen aufgehalten. Mittlerweile haben die Baufirmen angefangen, hier die Häuser einzureißen. Unter anderem stehen hier Container von der Firma Joost. Welche Baufirma das genau ist, weiß ich leider nicht. Und ja, also die meisten Leute sind mittlerweile heimgegangen. Man hört jetzt im Hintergrund gerade noch die Bagger beim Arbeiten. Und wir sitzen jetzt oder sind jetzt gerade quasi auf dem gesicherten Areal des Wagenplatzes im Wohnbereich. Und ja, können leider gerade nur noch dem Abriss zuschauen. Ja, sag mal, kannst du uns ein bisschen was zum Hintergrund des Wagenplatzes sagen? Wie lange gibt es den und was ist überhaupt der Hintergrund eigentlich der Räumung? Der Wagenplatz besteht, glaube ich, nach meines Wissens 3 Jahre. Es war so, dass das Gelände vor einer Modemesse immer wieder im Sommer mitgenutzt wird. Für Eventshow und so. Und letztes Jahr war das halt auch so, dass diese Modemesse gleichzeitig mit dem Wagenplatz da stand, wo er noch das volle Areal hatte quasi. Der Wagenplatz hat dann ein bisschen umgepackt und man hat sich mit dem Veranstalter arrangiert anscheinend. Und die Stadt Basel hatte dem Wagenplatz auch eigentlich diese 6000 Quadratmeter zugesichert, wollte allerdings, dass er sich so aufstellt, wie von der Stadt vorgegeben. Ist jetzt aber, haben sich die Werkler hier geweigert und haben sich aber trotzdem halt so ein bisschen arrangiert wieder und es hieß eigentlich auch, sei okay, bis die Stadt dann gemeint hat, nee, es werden auf einmal nur noch 2500 Quadratmeter zugesichert. Ja, es ist halt relativ überraschend gekommen, beziehungsweise es gab die letzte Woche da immer wieder Gespräche anscheinend. Und heute Morgen, wie gesagt, unverhofft, aber plötzlich standen dann die Baufirmen da und haben halt auf den Abriss bestanden. Das, was jetzt quasi abgerissen wird, wird später Parkplatzfläche für die Veranstaltung. Was super, super traurig ist, weil es heißt jetzt halt mal wieder Recht auf Eigentum, Parkplätze statt Wagenplätze. Ja. Gibt es schon irgendwelche Planungen für, wie jetzt darauf reagiert werden soll? Proteste, eine Demo? Ich habe jetzt da nicht so den Überblick, weil ich selbst ja auch nicht direkt von hier komme. Aber es gibt da auf jeden Fall heute Abend noch ein kleines Vernetzungstreffen, wo dann überlegt werden soll, wie weiter mit dieser Situation umgegangen wird, beziehungsweise was für Aktionen man eventuell machen kann oder wie man am besten in Verhandlungen tritt, um weiter auf dem Areal zu bleiben, beziehungsweise wieder zu bekommen, weil jetzt stehen die Wägen halt schon sehr dicht aneinander und bieten wenig Freiraum fürs sonstige alltägliche Leben. Okay, wir hoffen natürlich auf viel Platz für die Wagenplätze auch in Zukunft. Vielen Dank für diese kurze Momentaufnahme. Ja, bitte sehr. Und ja, viele kreative Ideen. Auf jeden Fall. Ich denke, es wird auch die Tage noch einiges zu lesen geben auf den Einschlägen-Nachrichtenportalen. Beziehungsweise es gibt jetzt auch einige Texte anscheinend im Netz, die sich mit der Situation von dem Wagenplatz beschäftigen. Als kleiner Hinweis. Okay, wunderbar. Dankeschön. Ja, super. Ich hab zu danken. Von Genossinnen erhielten wir noch folgende Infos. Es gab bei dem äußerst rabiaten Polizeieinsatz ca. 40 Verhaftungen. Mindestens 2 Personen mussten während der Räumung ins Krankenhaus. Mehr als 20 bekamen massiv Pfefferspray ab. Ansonsten lässt sich noch sagen, dass das Gelände ca. 3 Wochen im Jahr genutzt wird. Die Zwischennutzung des geräumten Bereichs ist völlig unklar. Dienen soll es der Unterbringung von ca. 80 Parkplätzen. Weitere aktuelle Informationen findet ihr auf der Website des Projekts unter wagenplatz.ch.